gesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Uhr. Hallo Nachtschwärmer. So, Wir haben heute jede Menge Sachen zu verlosen. Und gibt es einiges zu gewinnen, zum Beispiel die Sampler Club Tunes Nummer 1 gibt es noch. Dann habe ich 5 Longplays, die neuen Coolio. Und jede Menge Maxis. Deep Sea Diver. So, jetzt aber. Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. An mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. Hey! Jeppa, ich glaube, jetzt haben die von Ricky Martin, ne? 22.13 Uhr. Am Freitagabend. Hallo, Langschwärmer. Es ist wieder so ruhig hier. Al, wo steckst du? Hey, rein mit dir. Ich hab dich mit einem steinalten Hinterwäldler verwechselt. Oh. Hey, was das passiert dir bestimmt öfter. Nein, das passiert nur bei dir, Al. Das ist ja komisch, ja? Wo ist deine Frau? Oh, Al, was Niedliches ist gerade passiert. Hier kommt die Sardelle, die keiner haben möchte. Ja. So, jetzt sind wir fast schon komplett. Rick, du erinnerst dich an Charlie. Du hast ihn bei unserer Hochzeit kennengelernt. Oh nein, da denke ich lieber nicht mehr dran. Das war ja das absolute Chaos damals, oder? Wieso kommst du zu uns? Ja, Er geht mit Kelly aus. Genau. Rühr sie an und ich häng dich an deinen Dickdarm aus. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Kommt regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Krach mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Pech im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. kommt die Werbung. Kapische. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. Richtig. Heute Abend in Weibstadt in der Stadthalle. Da versuche ich nachher mal rüber zu schalten. Und morgen Samstag in Eberbach. Neckarodenwald gegen Eberbach in der Mehrzweckhalle. Da bin ich nämlich selbst morgen. Einlass 20 Uhr, Schnupperpreis 5 Mark Eintritt auch heute Abend und morgen auch. Eine Woche später am 20. Schwarzach, die Schwarzach Halle, auch in derselben Gegend. Yay! This is the Mobile Roadshow. Attacke! Und Action! Ganz neu, Mr. President, take me to the limit. Super! 22 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Die Radio von hier, mit der besten Musik, Radio Regenbogen. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super! Zeig, was du drauf hast. Unser erstes Gewinnspiel, Al, Ansage. Uns im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Danke, Al. Wir suchen 5 Interpreten. 0138 8000, die Nummer kennt jeder. Don't try to apprehend him. Don't try to apprehend him. Seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. The bottom. 20.49 Uhr, zwischenzeitlich alle, die sich noch zugeschaltet haben. Hallo, Nachtschwärmer. Und hallo, Blondies. Das habe ich ja gerade vergessen. Kelly. Oh ja, die Kelly. Nächste Woche ist ja wieder Schule, die Ferien sind vorbei und die Kelly ist gar nicht gut drauf. Sie hat nämlich nichts gelernt. Hä? Kelly, aber das hätte ja eigentlich nichts genützt, oder? Was sagst du dazu? Oder? Warum sagst du es nicht zu Ende? Gehirn amputiert. Das hast du jetzt gesagt, okay. Leitung glühen. Jetzt gehen wir gleich mal rein. Ich habe den Ewald in der Leitung. Ewald aus Weinsberg, das ist bei Heilbronn. Stimmt das? Bist du leise? Kannst du ein bisschen lauter werden? Ja, klar. Moment, also müssen wir erst wieder hier mal diesen nagelneuen Mischpult. Jetzt nochmal? Ja, klar. Jetzt ist besser. So, lass uns mal 5 Interpreten hören. Okay, Coolio. 1. Backstreet Boys. 2. Download. 3. C-Block. 4. Atemberaubend, kolossal, super, sagenhaft. Ja! Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. An mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. Nein, auf keinen Fall. Bevor es weitergeht mit Tanz des Terrors, eine Pause zum Luftholen. Ja, Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitcard von Charlie. 2000. Maxi-Dance-Sensation. Hottest Trends in Town. Auf geht's hier in die zweite Stunde. Life is. etwas ältere Blondine kommt auf die Bank. Einen schönen 900er, bitte. 100-Markschein. Ich möchte ihn verschenken. Gern, sagt der Kassierer. Soll ich den Preis gleich abmachen? Ja, es gibt aber auch blonde Männer, Nachtschwärmer, ganz klar. Da hat sich folgender Fall bei der Bundeswehr zugetragen. Jürgen fragt Peter, seinen Freund, der gerade bei der Bundeswehr dient, was sie in ihrer Freizeit machen. Ja, wir stellen uns im Kreis auf und werfen uns eine Handgranate zu. Und was macht ihr mit dem, bei dem, wo die Granate explodiert? Der scheidet aus. Das ist ja unmöglich. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party! Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein, geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag, lauter, schneller, gnadenlos! Seid ihr alle fröhlich? Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Echten Bomben-Sound hier. Everybody. Einige sind fröhlich, da haben wir nämlich ein paar Geburtstage. Mario grüßt Familie Grasser und den Volker, der wird heute 28. Und dann ist eine Geburtstagsparty, da ist der Christian 16 geworden, an der Avia-Tankstelle in Seckach bei Mosbach. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Alle anderen, die auch Geburtstag haben, gratulieren wir. So, das hätten wir. Schwabikowski. Und weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. It's only Charlie 2000 and right on there. Wow! Richtig. Heute Abend sind wir in Weibstadt, in der Stadthalle. Da werde ich nachher mal ISDN-mäßig rüberschalten. Und morgen, Samstag, bin ich selbst in Eberbach. In der Mehrzweckhalle Eberbach, Neckar-Odenwald-Gegend. Einlass 20 Uhr, läppische 5 Mark Eintritt. Und da geht's mal richtig ab, Nachtschwärmer. Da lade ich euch alle ein aus dieser Gegend. Morgen, Samstag, 13. in Eberbach, Mehrzweckhalle. Vor allem alle Blondinen möchte ich auch da sehen von der Gegend. Ja, ganz klar. Eine Woche später, am 20. Samstag, Schwarzach. Schwarzach Halle, das ist auch in der Gegend. On the road again. This is the Mobile Road Show. Jetzt geht's los. Ho ho. Auf geht's. Jetzt geht's los. Es geht los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und jetzt die große Superchance, Leute! Macht mit und gewinnt! Because I can do it in the mix. Auf geht's! Powerful and strong. Unser Gewinnspiel, wir suchen wieder 5 Interpreten. Rain is giving life to our trees. Mach mit, Nachtschwärmer! And Mom says it's even washing away the pain like the dust from the street. Rain is basically something I can't explain. play that music now. Yes! Age of Love. 22:42 Uhr, hier sind wir noch unser Gewinnspiel. Ja, und das geht durch hier. Hier sind wir noch unser Gewinnspiel. Ja, und das geht durch hier. den Gipfel kreuzt zu. Ich brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhe, sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhe, Bergwagen sind wir. Mesdames, Messieurs, le disc jockey lâche de retour. Das müsst ihr tragen, Nachtschwimmer. Ruf mich an, 01288000. Ich will es wieder mal wissen. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Okay. Radio Regenbogen. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Der absolute Hammer. Und das jeden Freitag. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Oh Mamma Mia. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Hallo, Seffer. Hallo, Seffer. Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Zu. Ruder Boot ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Seffe. Seffe, Seffe, Seffe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, alles valettig, keine Problem. Der Herr Stockermann kann nicht kommen. Hallo, Seffe, Seffe. Hallo, hallo, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe. Allen Paletti. Hallo, Seffe, Seffe. Hallo, hallo, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe. Allen Paletti. Hallo Schiffe, hallo, hallo Schiffe. Da kriege ich immer Anrufe, wenn ich in den Song laufen lasse. Das ist Techno Ali. Hallo Schiffe, alles ein Balletti. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Alles Balletti, keine Probleme. Also nicht verwechseln mit Uzgür, dem Chauffeur von Harald Schmidt. Wo bin ich jetzt gelandet? In Württembergischen, und zwar beim Thorsten Betra, das ist bei Horb am Neckar. Thorsten, grüß dich. Thorsten, er ist nicht mehr da. Da muss man weiter gucken. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, haben wir allen voll im Griff. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, haben wir allen voll im Griff. Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen. Jetzt habe ich dran den Ingo aus Iffezheim, Baden-Baden. Ja? Ingo! Du musst ein bisschen lauter werden, bitte. Jawohl. Jetzt aber, ja. So, wir hören alle. Scooter. Das war Nummer eins, ja. Brooklyn Bounce. Brooklyn Bounce, ja. DJ DeGro. Ja. Sash. Sash war auch dabei. Dr. Mode und Westbam. Jo! Jawohl! Und. Ganz toll, alle anderen blicken auf. Das war grandios. aus. Hey, Brain, fantastisch. Super drauf. Oh. Wenn ich liebe wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, es geht los. Der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Hier kommt die Maus. Der nackte Wahnsinn. Haha. Welcome to the club. Welcome to the club. Welcome to the club. In the Brain, DJ Phantasma. Der ist auch in unserer Gegend aus Karlsruhe. Karlsruhe Gegend, DJ Phantasma. Wir haben immer mehr Stars bei uns. Ja? Die bringen eine CD nach der anderen raus. Das ist sagenhaft. Ja, jeder hat so seine Qualitäten, auch der Schuhverkäufer. Schuhverkäufer, was sind deine Qualitäten? Ehemann, Vater, Redner. Wie schaffe ich das alles? Ja, das möchte ich wissen. Das wird mich auch interessieren, mal ehrlich. Sie, Hey, dein Fanclub ist da, Erl. Bandi! Super! Bandi! Bevor es weitergeht mit Tanz des Terrors, eine Pause zum Luftholen. So, jetzt haben wir gleich volle Stunde, dann ziehen wir uns wieder zurück. Kelly, was ist das? Du hast ein Date gehabt. Er wollte lernen. Also musste ich ihm sagen, dass ich nicht so eine bin. Ja, aber es würde ich dir sehr empfehlen zu lernen, Kelly, du, weil du nicht gerade gut bist, hä? Und wenn auch, nachher, wenn du morgen zur Schule gehst, am Montag, hast du wieder Ärger, oder? Ich weiß, ich gehe dorthin, wo ich mir den Schulabschluss geholt habe, in die Wohnung des Direktors. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal überwältigend. Das Wetter von hier. In der Nacht Regen, zum Teil mit Gewittern, Tiefstwerte im Rheintal um 14 Grad. Am Tage wenig Sonne, wiederholt Schauer. Dabei wird es windig und kühl sein, Tagestemperaturen. Nur noch zwischen 12 Grad im Schwarzwald, 17 Grad im Rheintal. Die weiteren Aussichten Sonntag und Montag wieder freundlicher, aber kühl und nachts örtlich sogar Bodenfrost. Radio Regenbogen, 101,1 Nachrichten. Um 0 Uhr. Ja, Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt aus der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, ein Freund. Ein guter Freund, Al. Hörst du das? Der größte Schatz sind die. Mein Freund. Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Wir zwei sind Freunde. Ja, du und ich? Nein. Doch. Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. An mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. Ja! Passwort eingeben. Willkommen im Online. Globalnetz aktiviert. Set your mind free. And let me show you how to make house. When you're going to make a house track, you've got to start with some basic ingredients necessary for a possible hit. For example, you start off with the bass drum. Then you take a hi-hat. Send some other sounds to make the rhythm complete. Now, you're ready to kick ass. We'll be right back. fotografieren. Erstmal allen gratulieren, die ab 12 Geburtstag haben. Das macht jetzt Fahrer. Farbekrönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Ural, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy, Mathe, Fernet, Pranka, Unterberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlackberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Ist uns auch speiübel, bring den nächsten Kübel. Bommelunder Valentines, heute ist uns alles eins. Birnen, Schnaps und Apfelwein, wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Ramazzotti, Ratzeputz und ne Buddel rum. Gin Campari, Grand Marnier, endlich tut der Schädel weh. Mit Dornkart und Maria Kron ins Delirium. Klosterfrau, Melissengeist oder wie der Stoff sonst heißt. Königswasser, Pitralon, wir rülpsen nicht, wir kosten schon. Wir haben Grund zum Reiern, zerfrisst uns auch die Därme. Schenkt es uns doch Wärme, wir haben Grund zum Feiern. Unser letzter Wille, immer mehr Promille, Promille, Promille, Mille. Dankeschön, Otto. Alle, die Geburtstag haben. Stellvertretend, der Gerd hat Geburtstag. Der wird 18, aus Breitenholz, Nähe Tübingen. Es gratulieren Sven, Jörg, Matze, Stefan und Ralf. Let's do it now. Mehr Action, mehr Power. 0 Uhr und 16. Der Action Freitag. Immer freitags ab 22 Uhr. Und nur bei für Nerven wie Drahtseiler. Ready, steady, ready, go! Power Radio. Ganz schnell noch die Termine von Charlie 2000. Und zwar für heute, Samstagabend. Heute ist ja Samstag eigentlich schon. Am 13. ist der liebe Charlie in Eberbach. Neckar-Odenwald, Gegend Eberbach. In der Mehrzweckhalle. Einlass 20 Uhr, läppische 5 Mark Eintritt. Da bin ich selbst. Und Und alle, die letzte Woche da waren in Nienburg. Vielen Dank, grüßt euch. Sonst noch Fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Irgendwas ist mit diesem Player. Aber irgendwas ist da ganz bestimmt, Nacho, ma? Excuse me, the record's stuck. The record's stuck. The record's stuck. The record's stuck. The record's stuck. The record's stuck. Record. Ja. And let the soul be free. Schon mal unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung. Jetzt geht es um die Coolio Longplay. Die ganz neue Coolio. Der hat einen Knaller gelandet. Und der ist noch weiter nach oben im Steigen. Da bin ich mir ganz sicher. Kelly, du kannst mir nachher helfen. Du kannst mir Assistentin machen. Nein, Kelly, das ist alles live hier. Da brauchst du gar keine Angst haben. Also musst du aufpassen, ne? Also wenn du live sagst, meinst du dann live im Gegensatz zum Fernsehen oder live im Gegensatz zu Daddy? Kelly, das ist live hier. Ich glaube, ich kann euch folgen. Wenn Beavis und Butthead eine Live-Show hätten in 90 Jahren, würde ich hingehen. Na, Kelly, reicht nicht. Beavis und Butthead sind Zeichenfiguren. Sie haben es aber lieber, wenn sie dimensional gefordert sind. Meine Herren, das ist eine Blondine, ha? Warum komme ich mir so allein vor? Weil keiner auf dich steht. Das ist deine Tochter. Kann man so blöd sein? Ja. 0 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Ja! Und zwar, wie gesagt, die Coolio, dabei bedanke ich mich beim Promarkt in Karlsruhe. Die haben nämlich die gestiftet. 5 Coolio Longplays. Everybody go you yo-yo action. Hip, hip, hip. Everybody tip, tip, tip. Come on. Get right on one. Yo-yo. Leute, wer ist der Gewinner? Das wird sich gleich rausstellen, wer der Gewinner ist. Kick a little something funky for Anrufer! Wenn es regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Koch mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Helft im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Non-Stop Radio. Kelly, blonde Assistentin, sag die Nummer bitte durch, die Telefonnummer. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Ach nein, Kelly, bitte. Oh Gott. Ich hab's jetzt 10-mal gesagt, komm, überleg dir. 1-800, Reißverschluss zu. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ein hoffnungsloser Fall. Wir haben 0 Uhr 54 und ich sage immer noch Hallo Nachtschwärmer, grüße euch. Ich habe in der Leitung aus Bruchsal den Andreas, stimmt das? Ja. Andreas. Ja. Wir sind alle jetzt, oh, du bist ein bisschen verzerrt, Moment, ich guck mal hier. Ist jetzt besser? Ja. Ja, 5 Interpreten von dir bitte. Ja, Bellini. Bellini, ja. Rammstein. Ja, genau. Michael Jackson. Sehr gut aufgepasst, ja. Backstreet Boys. Ja. Und Mr. President. Hoi! Absolut korrekt. Ja! Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Anschnallen, Leute. Macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Wir haben gleich wieder volle Stunde, aber in der nächsten Stunde muss ich sogar 2 Gewinnspiele machen, sonst kriege ich die CDs nicht weg. Klar, Kelly, was ist? Ich muss dich unbedingt was fragen. Ja, was denn, Kelly? Was gibt's denn für ein Problem, das ich nicht lösen könnte? Hast du schon mal eine Gummifrau gesehen? Ja, wieso? Ach, wegen Butt? Butt, hä? Isis ist nicht aus Gummi. Sie ist aus aufblasbarem Latex. Isis? Und sie zerplatzt wie andere kleine Mädchen. Mein Herr, hat ja eine Gummipuppe, ja? Der Großmeister findet das nicht sehr komisch. Ja. Schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Das Wetter von hier in der Nacht. Regen zum Teil mit Gewittern, Tiefstwerte im Rheintal um 14 Grad. Am Tage wenig Sonne, wiederholt Schauer, dabei windig und kühl. Die Tagestemperatur nur noch zwischen 12 Grad im Schwarzwald, 17 Grad im Rheintal. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag wieder etwas freundlicher. Es bleibt aber kühl und nachts gibt es sogar örtlich Bodenfrost. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Um 1 Uhr. Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Da bin ich wieder. So, Nachtschwimmer. Gleich nachher kommt unser erstes Gewinnspiel. Harret aus auf die Dinge, die da kommen und warten. So, erst was anderes. Die doofe Witze-Ecke. Jetzt habe ich hier mal ganz bekannt an der Leitung. Hallo, wen habe ich da? Hallo, ich bin's. Hallo, hallo. Bitteschön. Ich wollte nur mal sagen, dass ich jetzt mal Blondinenwitz erzähle. Also da ist die Blondine und die hat einen Ehemann und die haben eine Tochter und die ist auch blond. Und dann sagt eines Tages der Ehemann zu seiner blonden Frau, du, unsere Tochter kommt auf die Sonderschule, sagt die Blondine. Das macht doch nichts, wenn sie das Zeug dazu hat. Ja, genau, das hat sie, ja. So, Herr Bundeskanzler, haben wir sonst noch was? Wollen wir jemanden grüßen? Ja, also vielleicht den Theo, den Klaus und das Pferd. Und dann grüße ich noch ganz besonders den Edelbandi, meinen Leidensgenosse. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen, Herr Goll. Mit uns ist kein Kraut gewachsen. Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Wählerin und auch die Wählerin. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. So, jetzt geht's um zwei Coolio Longplay. Alles startklar für die nächste Runde. Jeder Mann auf seinen Posten. Gespendet wiederum los. Vom Promarkt in Karlsruhe. Ja, ja, was? Wow! Achtung. Albertino, we're go fly. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Wir unterbrechen das Programm für unsere intergalaktische Senderkennung. Radio Regenbogen ist im Internet. Auf unseren Seiten erfahren Sie alles über Moderatoren, Programm und Veranstaltungen von Radio Regenbogen. Mit Real Audio sind wir sogar rund um den Globus zu hören. Na, neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns doch im Internet. Die Adresse lautet http://www.radio-regenbogen.de. Die heiße Nummer. Spaß durch den Draht, der schnellste Draht zum Oh yeah! Ruf mich jetzt an, Nachtschwärmer. Wir sind alle da. Tag und Nacht. Nonstop live. Klopft der Moor auf dieser Line. Ruf mich an, wir sind ganz allein. Noch schneller, noch wilder. Also ruf an und mach mit. Also, ich weiß genau, was du willst. Wir planschen dann zusammen. Also, trau dich. Alles kann, nichts muss. Let's do it. Hast du Lust auf ein ganz besonderes Erlebnis? Wähle. Wähle jetzt gleich. Oh yeah! Listen to that fat bass, fat bass. Jetzt grüße ich den Tim aus Mannheim. Tim, grüß dich. Hi. Bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Jo. Ja? Wer so um diese Zeit noch was ist, wach ist, der ist auf jeden Fall ein Nachtschwärmer, würde ich mal sagen. Okay, 5 von der Brenn von dir bitte. Coolio. Ja. Will Smith. Genau. Sabrina Setlur. Ja. Freundeskreis? Ja. Notorious B.I.G. Das ist für den Tim eine coole Longplay. Dann bleiben. Jo. So, ganz schnell jetzt gleich noch ein Gewinnspiel. Das ziehen wir jetzt richtig am Fließband hier durch. Is. Wie gesagt, ich habe vom Poma Casserole 5 CDs Coolio Longplays zur Verfügung gestellt bekommen. Die muss ich jetzt losschlagen. Wenn ich irgendwann mal Autos bekommen werde, dann wäre das auch nicht schlecht, ha? Al, du kannst auch mal ein neues brauchen. Dein Dodge ist ja so ein vorsintflutliches Modell, oder? Ha? Sag mal. Eines Mannes Auto ist seine Burg. Ja. Ich dachte, eines Mannes Haus wäre seine Burg. Ist es, wenn er den Drachen erschlagen kann, der drin wohnt. Ja, das ist die Rothaarige. So, das nächste Gewinnspiel machen wir jetzt noch kurz vor halb und es wird ganz, ganz hurtig sein. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Ich spiele jetzt was ein. Ich möchte wissen, auf welchen Film weist diese Werbung hin. Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. An mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. 01388000. Ich grüße den Udo aus Heilbronn. Udo, hast du die Werbung gleich erkannt? Jawohl. Wie heißt denn der Film? Man in Black. Man in Black, ja! Das gibt der CD für den Udo. Hier ist Welle Wahnsinn. Das war noch Zeit nach Kraftwerk. Das Model. So, ganz kurz vorm Verkehr noch was. Heute Samstagabend ist der liebe Charlie, und zwar selbst, in Eberbach. Heute Abend Eberbach in der Mehrzweckhalle. Einlass 20 Uhr, Eintritt läppische 5 Mark. Eberbach, Neckar-Odenwald-Gegend. Und da lade ich alle von der Gegend mal ein, die immer hier anrufen und faxen, dass wir uns mal sehen. Und da gibt's eine riesen tolle Geschichte. Al, halt mich jetzt nicht ab, ich bin hier voll im Stress. Wir müssen nämlich noch Gewinnspiele machen. Was ist denn los wieder, hä? Ich muss jetzt mit der roten Plage schlafen. Ja, du tust doch wieder so schlimm wie ja. Also, ich selbst glaube auch sehr an die Liebe. So? Ich hoffe, sie eines Tages zu finden. Aber lass dir von mir einen kleinen Rat geben. Beischlafen, nicht beiwohnen. Ausgehen, aber nicht einlassen. Zügeln, aber nicht füttern. Raus, Schuhverkäufer. 1 Uhr und gleich 32 Minuten. Jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Die Teilnehmer bitte Aufstellung nehmen. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Wahnsinn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start frei. Ach schon mal, jetzt möchte ich nicht nur 5, jetzt möchte ich 10 Interpreten. Attacke! Macht euch was gefasst jetzt hier. Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Move your body. jetzt aber, oh, 1.52 Uhr, meine Leitungen glühen von sowas. Das ist ja nicht normal. Vielen Dank für alle, die anrufen. Ich versuche ja immer mehr Preise zu bekommen, dass wir bald zum Beispiel für Eingewische mehrere CDs machen können. Das wird alles noch kommen. Und jetzt habe ich in der Leitung den Uwe aus Keltern, das ist in der Nähe von Pforzheim, ja? Ja. Uwe! Hallo. Jetzt aber sind wir alle hier mal sowas von gespannt. Toni Marschall. Eins. Lars Berghagen. Zwei. Wenke Mürre. Drei. Nina und Mike. Vier. Toni Halide. Samba, ja, in fünf. Costa Corrales. Sechs. Jürgen Markus. Sieben. Frank Zander. Acht. Bernhard Brink. Neun. Genghis Khan. Hey! Wunderbar. Uwe, du hast gewonnen. Bleib dran. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Alle anderen auflegen, bitte. Hoi. Spitze. Sie dachten, es wäre vorbei. Sie dachten, es wäre wieder sicher. Sie dachten, falsch gedacht. So, nachher, das war's dann schon wieder. Mein Kollege Jörg Holzapfel ist dran. Nachher, da gibt's einen Gruß und Kuss ohne Ende. Hat er mir gesagt, grüßen kann man da auf jeden Fall. Was mich ja wundert, es ist so ruhig. Es ist die ganze Zeit ruhig gewesen bei Bandys. Al, wieso ist hier so ruhig? Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch. Ah, ja, genau. Das hatte ich gewartet. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Al, ich meine es ernst. Ich will Sex. Peg, wie lange sind wir verheiratet? 40, 50 Jahre? Und haben wir nicht zwei Kinder? Ja. Dann ist meine Arbeit getan. Das ist der Schuhverkäufer. Al, komm, noch ein Gedicht zum Abschied hier. Was ich gut finde von Al Bundy. Ja, komm, auf zum Abschied. Wenn Titten durch die Gegend fahren. Und ich Geld gewinne bei den Trabern, das finde ich gut. Wenn der Mustang-Motor anspringt und der Beischlaf mal nicht misslingt, das finde ich gut. Wenn das alles Episoden und die Frau ist unterm Boden, das finde ich gut. Wenn wir noch weiterspielen, sehe ich rot und ich schlag euch alle tot. Bei Gott, das schwör ich. Cool bleiben, Al. Peggy, jetzt bist du dran. Und wollt ihr wirklich mal einen Schreck? Seine Unterhose erfüllt den Zweck. Okay, vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Tallinn-Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. Und das Wetter von hier, es ist heiter bis wolkig heute. Höchsttemperaturen um 17 Grad am Rhein und 12 Grad sind es im Schwarzwald. Meine Güte, richtig kalt. Aber am Sonntag und Montag soll es wieder freundlicher werden. Aber es bleibt kühl. Und tschüss.